Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 507 an Schiller. Mittwochs war ich in Roßlar und fand Ihren Brief gestern bei meiner Wiederkehr. Ich wünsche, dass Sie bei Ihrer Arbeit fühlen mögen, welchen guten Eindruck auf uns Sie zurückgelassen. Ein Monument einer so besonderen Geistestätigkeit, als Ihr Wallenstein ist, muss jeden in tätige Stimmung versetzen, wer derselben nur einigermaßen fähig ist. Nehmen Sie Ihr ganzes Wollen zusammen, um das Werk nur erst auf unser Theater zu schieben. Sie empfangen es von dorther gewiss geschmeidiger und bildsamer als aus dem Manuskripte, das Ihnen schon zu lange vor den Augen fixiert steht. Sie sind schon so weit, dass nach meiner Einsicht ein solcher Versuch nur Nutzen bringen kann. Was Sie an dem Prolog noch tun wollen, muss ich sehr billigen. Ich erwarte ihn mit Verlangen, und wir wollen über die fernere Taktik alsdann zusammen konferieren. Heute nichts weiter. Hierbei folgen die Schlüssel. Das Gedicht kann wohl unter dem allgemeinen Titel »Stanzen« hingehen. Leben Sie recht wohl. Wir grüßen Sie und Ihre liebe Frau aufs Beste. Weimar am 21. September 1798. G.